Top 5. Es war der Traum von künstlerischer Freiheit, von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, der die Stummfilm-Kinostars Mary Pickford, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks Sr. und den Regisseur D.W. Griffith dazu brachte, vor genau 100 Jahren ein eigenes Filmstudio zu gründen. Und so wurde United Artists geboren. Bis zum Verkauf im Jahr 1980 hat das Studio zahlreiche Klassiker der Filmgeschichte produziert. Hartwig Tegeler erinnert in seiner Top 5 an einige Meilensteine dieses legendären Studios, das an seinem eigenen Western zugrunde ging. Würden Sie jetzt den Film starten? United Artists was a special studio because they trusted filmmakers, they didn't sit and watch dailies. Bei den United Artists gab es einen natürlichen Respekt, ein Grundvertrauen zwischen den Filmkünstlern und dem Studio. It was a sense of mutual respect between the artists involved and the studio. Sagte einmal Produzent Chris Mankiewicz über die Filmklassikerschmiede, gegründet von Mary Pickford, Charlie Chaplin, D.W. Griffith und Douglas Fairbanks Sr. mit dem Traum von künstlerischer Freiheit. Lust auf den Film? Platz 5, Der Dieb von Bagdad von Raoul Walsh 1924. 6 Jahre nachdem er die United Artists mit aus der Taufe gehoben hatte, erklomm Douglas Fairbanks Sr., der Abenteuerfilm-Megastar der 1920er Jahre, den Zenit seiner Karriere als Dieb Ahmed, der das Herz der schönen Prinzessin gewinnt. Ein Märchen-Stummfilm-Klassiker mit wunderbar altmodischen Kinotricks. Wenn der Dieb und die Prinzessin am Ende auf dem fliegenden Teppich in eine glückliche Zukunft reisen, dann wirkt das wie ein Omen auf die Abenteuer, die die United Artists der Leinwand in den kommenden rund 60 Jahren noch bescheren würden. Platz 4. Hey! Moderne Zeiten von Charlie Chaplin, 1936. Quit stalling, get back to work! Ein Film, der heute noch wie eine düstere Prophezeiung auf das Zeitalter des Kapitalismus wirkt. Eine Mischung aus Ton- und Stummfilm. Charlie, der Tramp am Fließband. Er ist Rädchen im Getriebe der Maschinen. Konkret zu sehen, metaphorisch zu verstehen. Inklusive der psychoemotionalen Verwerfungen, die die Fließbandarbeit beim Arbeiter verursacht. Am Ende die Utopie. Colette Goddard, das Straßenmädchen, und Charlie, der Tramp mit Hut und Stock, gehen den langen Highway in Richtung, ja, dahin, wo es besser wird. Ein Bild, das heute noch nichts von seiner Wirkung verloren hat. Platz 3. Dreht mal ein bisschen auf, mit Vergnügen. 2 Männer in Frauenkleidern auf der Flucht vor der Mafia, die sich in eine Frauenband einschleichen. Manche mögen's heiß, von Billy Wilder, 1959. Der eine aber will die schicken Kleider gar nicht mehr ausziehen. Du bist kein Mädchen, du bist ein Mann, und warum soll ein Mann einen Mann heiraten? Aus Sicherheitsgründen. Am Ende gesteht Jerry, alias Jack Lemmon, seinem Millionär, dass er ein Mann ist. Und Osgood, der Schlingel, kichert und meint nur, well, nobody's perfect. Niemand ist perfekt, was nicht stimmt. Dieser Billy Wilder-Film ist perfekt. In Sachen Dramaturgie, Witz, Timing, Rhythmus, Frechheit, Sexiness und natürlich Marilyn Monroe-Kult. Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Platz 2. Einer flog über das Kuckucksnest von Miloš Forman 1975. Natürlich ist Einer flog über das Kuckucksnest nicht nur Gesellschaftskritik, sondern auch düstere Metapher auf Hollywood. Denn der Versuch der Psychiatrieinsassen, ihr Leben dort selbst zu gestalten, an ihrer Spitze Oberquerulant Mac Murphy, alias Jack Nicholson, schlägt tragisch fehl. Als die United Artists vor 100 Jahren gegründet wurden, soll der Produzent eines anderen Studios gelästert haben, das ist, als würden Verrückte die Kontrolle über ein Irrenhaus übernehmen. Dass dieser Akt der Selbstermächtigung von Filmschaffenden diverse Klassiker auf die Leinwand brachte, wunderbar. Und dann war Schluss. Ein Film, vorgeblich der größte Flop Hollywoods, heute als Meisterwerk verehrt, besorgte dem traditionsreichen Studio und dem Traum seiner Gründer die Apokalypse. Platz 1. Maybe the biggest bomb in Hollywood history. Heaven's Gate von Michael Cimino 1980. Ein Western, aber kein Cowboy- oder Indianerfilm, sondern das Epos der Einwanderer, die gemäß des amerikanischen Traums darauf bestehen, ein besseres Leben zu suchen, aber von den bezahlten Killern der Landbarone abgeschlachtet werden. Mit Legitimation des Staates. Dass Amerika nicht Paradies ist, sondern blutrünstige Hölle, das wollten die Zuschauer nicht sehen. Chris Christopherson, Hauptdarsteller, meinte Jahre später, Ich denke, Heaven's Gate wurde von bestimmten Kräften genutzt, um eine bestimmte Art des Filmemachens zu beenden. Eine Art des Filmemachens, wo der Autor auch der Regisseur war und die Kontrolle über das Budget hatte. It was in control of the money. Das Heaven's Gate-Desaster bedeutete das Ende des New Hollywood und auch das seiner egomanisch genialen Großregisseure. Und das von United Artists. 1981 erfolgte der Verkauf an MGM, dem Studio mit dem Logo des brüllenden Löwen. Was für eine Pointe. Der gierige Löwe fraß die Irren, die das Irrenhaus übernommen hatten. Die Banker und Erbsenzähler saßen nun wieder im Sattel.